Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Ahnung. Bereits auf den Weg hierher dachte Herr S. des Öfteren an mögliche Fehler, die ihm noch vor seinem Aufbruch oder kurz danach unterlaufen sein mochten. Üblicherweise benützte er stets eine Mikrowelle, um seine Mahlzeiten aufzuwärmen, und doch hätte es nicht geschadet zu kontrollieren, ob der Herd auch tatsächlich ausgeschaltet war. Sicher, es war unwahrscheinlich, zuletzt hatte er ihn schließlich vor 4 Tagen verwendet, und wenn die Herdplatte über diesen Zeitraum tatsächlich noch eingeschaltet gewesen wäre, hätte er es doch gewiss bemerken müssen, oder? Ein kurzer Blick darauf, heute Vormittag, hätte genügt, um ihn zu beruhigen und ihm diese Gedanken, die Pein und Selbstzweifel, jetzt zu ersparen. Das ist doch zum Haare raufen, grübelte er jetzt vor sich hin, während er seinen Einkaufswagen langsam durch den Gang rollte. Man müsse wirklich achtsamer sein. Wie oft können solche Fehler denn passieren, bevor wirklich etwas Schlimmes geschehe? In Gedanken sah Herr S. seine Wohnung, sein Domizil, seine Behausung schon in Flammen stehen. Das nächste Mal werde er eine Liste schreiben, ganz gewiss. Wasser abdrehen, Herd ausschalten. Im Grunde könnte man ja auch gleich den kompletten Strom abdrehen, dachte er. Die 1-2 Stunden, die ein solcher Einkauf in der Regel dauere, würden etwaige Reste im Kühlschrank es schon überstehen. Es befinde sich ja ohnehin fast nichts mehr darin. Nicht umsonst nehme er schließlich dieses repetitive Martyrium des Lebensmittelerwerbes auf sich, dachte Herr S. mit gesenktem Haupte, während er suchte, sich etwas zu sammeln. Dieser Komplex eines Supermarktes war hell erleuchtet, noch heller als sonst, wie es Herrn S. schien. Das ist doch nicht normal. Für was braucht man hier so viel Licht? Fürchten die Verantwortlichen etwa, dass die Kunden hier ansonsten überfallen werden oder dass diese, was für das Management wohl das größere Übel bedeute, bei zu wenig Lumineszenz gar die Lebensmittel nicht aufzufinden vermögen? Er ertappte sich bei diesen Gedanken selbst dabei, bereits des Öfteren ziellos durch die Gänge gerollt zu sein, weil er auch nur irgendeine Kleinigkeit suchte, aber nicht in der Lage war, diese zu finden. An der Beleuchtung scheiterte es hierbei jedoch selten. Je länger er in der Regel dieses Etwas suchte, umso verzweifelter wurde er. Das ging bisweilen schon so lange, dass Herr S. den Sinn dieser Strapazen schon zu hinterfragen hatte begonnen. Brauche er so etwas wie Pfeffergurken tatsächlich? Sind diese ein so fester Bestandteil seines täglichen Lebens, als dass für ihn eine Existenz ohne dieses Gemüse im Glas schlicht nicht mehr möglich sei? Nein, das war es nicht. Es dürfe nicht wieder so weit kommen. Er warf 5 Packungen Budget-Haferflocken den Wagen, zögerte für einen Augenblick und legte noch eine 6. Packung Haferflocken dazu. Kurz innehaltend hakte er den Punkt gewissentlich ab und strich mit seinen feuchten Fingern weiter über die bereits etwas verschwommenen Zeilen eines bereits des Öfteren zusammengeknüllten Einkaufszettels. Unvorhersehbar rollte plötzlich der Wagen einer hageren Dame mit auftopetierter Frisur um die Ecke des Regals. Herr S. bemerkte noch, dass ihr altersbedingt schon etwas eingefallenes Gesicht nur wenige Zentimeter über den Rand des Einkaufswagens hinausragte. Auf ihrer Nase saß außerdem eine übergroße Hornbrille, die, wie er bemerkte, etwas verrutscht war, als sie ungebremst gegen seinen Wagen stieß. Ende des 3. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auku suki toru kono hada o Asu wa 愛のため捧げます